Eine Woche ist's her, seit ich sie nicht mehr sah. Auf dem Weg vor der Schule lag ihr Fahrrad so da. Jemand sah einen Fremden und bei dem stieg sie ein. Alle suchten nach ihr, doch dann gaben sie auf. In der Zeitung steht nichts mehr, weil sich Angst schlecht verkauft. Doch im ganzen Revier wird's nie mehr wie früher sein. Jenny ist weg, doch ihr Vater sagt immer, sie hat sich bloß versteckt. Irgendwann kommt sie wieder, nur dieser Mann in der Uniform glaubt nicht mehr daran. Jenny ist weg, Mama betet mit Tränen, bitte mach, dass sie lebt, rette mein kleines Mädchen. Doch dieser Mann in der Uniform schüttelt den Kopf jedes Mal. Für ihn ist Jenny nur ein Fall. Und da hängt jetzt ihr Bild mit der Aufschrift vermisst. 1000 Euro Belohnung für den, der weiß, wo sie ist. Alle, die im Haus wohnen, sind ganz leise im Flur. Und im Hinterhof hört man ihr helles Lachen nicht mehr. Nur ein kleiner roter Ball tanzt im Wind hin und her. Und im Fenster dort oben sind die Vorhänge zu. Jenny ist weg, doch ihr Vater sagt immer, sie hat sich bloß versteckt. Irgendwann kommt sie wieder, nur dieser Mann in der Uniform glaubt nicht mehr daran.